13. Feste Freundin. Enamorada. Ich stelle dir Claudia vor. Apresento-te a Claudia. Sie gibt. Dá. 16. Geschichte. A história. Fragen. Perguntar.